Ab sofort mit Katrin Brackmann. Einen wunderschönen guten Morgen am WDR4-Wahlsonntag. Und das hat bei uns ja heute gleich eine doppelte Bedeutung. Einmal ist natürlich die Bundestagswahl gemeint. Vielleicht haben Sie ja schon gewählt. Seit gut 2 Stunden sind die Wahllokale geöffnet. Oder Sie gehen noch zur Wahl. Bis 18 Uhr geht das ja. Oder Sie gehören zu den vielen, vielen Tausend, die per Briefwahl abgestimmt haben. Wie auch immer, Hauptsache, Sie geben Ihre Stimme ab bei der Bundestagswahl und natürlich auch bei uns. Am Wahlsonntag bei WDR 4 erfüllen wir Ihre Musikwünsche. Einfach auf wdr4.de klicken, Titel und Interpret wünschen und am besten noch eine kleine Geschichte dazu schreiben, warum es gerade dieser Titel sein soll. Oder Sie rufen uns an mit Ihrem Musikwunsch. 0221 567 89 444. Mit ein bisschen Glück erfüllen wir Ihnen diesen Musikwunsch. 0221 567 89 444. WDR 4. Meine Lieblingshits. Für das Ruhrgebiet und das Rheinland. Und jetzt kommt der erste Wunsch in dieser Stunde. Für Thorsten Stahlmann. Er muss sich bei dem Song hier immer aufs Rad setzen und strampeln. Auf geht's! Thorsten Stahlmann, der jetzt auf dem Fahrrad sitzt. Weiter geht's mit einem Wunsch von und für Simone Meyer. Sie sagt, wenn dieser Song kommt, dann werden die Hüften geschwungen und dann wird geklatscht. Ja dann, auf geht's, liebe Simone. Hier sind die Hooters mit Johnny B. Johnny B. And when you drive her home, Toller Song. Die Hooters aus Philadelphia mit Johnny B. bei WDR 4 am Wahlsonntag. Sie haben nämlich heute die Wahl bei uns. Also neben der wichtigen Wahl für den neuen Bundestag haben Sie bei uns die Wahl der Musik. Wählen Sie Ihren Lieblingshit. Entweder anrufen 0221 56789 444 oder auf wdr4.de klicken, Song wählen und eine kleine Geschichte dazu erzählen. So wie Ludger Kleine Hahnemeier. Er wünscht sich für sich und seine Frau zur Einstimmung auf das Konzert, auf das sie am Mittwoch gehen, Helene Fischer mit Atemlos, ja, ja. Und davor haben wir zum, ich sag mal, sich wieder hinlegen und einkuscheln noch was, gewählt von Ingo Sievert aus Remscheid, Julio Iglesias und Willie Nelson mit To All the Girls I've Loved Before. Und er wünscht sich diesen Song, weil er zu dieser Zeit seine jetzige Frau geheiratet hat. Und sie zusammen haben dann immer Songs für die Schwiegermutter gewünscht. Und das klappt immer noch. Hier sind Julio Iglesias und Willie Nelson bei WDR 4. To all the girls I've loved before, who traveled in and out my door, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. To all the girls I once and may I say I've had the best for helping me to grow. I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change just carry me away. To all the girls who share my life, who now are someone else's wife, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. To all the girls who cared for me, who filled my nights with ecstasy, they live within my heart. I'll always be a part of all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continue blowing, and they just carry me away. The girls we've loved before, who traveled in and out our door, we're glad they came along. traveled in and not out doors. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we love. WDR 4, mein Wahlsonntag. Jetzt Musik wünschen unter 0221 56789 444. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein liebes Tattoo. Mein Wahlsonntag, 20 Minuten nach 10. Und ich habe jetzt am Telefon Roger Hildebrand aus Mettmann. Guten Morgen, Roger. Ja, schönen guten Morgen. Sie haben sich bei uns einen Song gewünscht. Was haben Sie sich denn gewünscht? Das war Jimmy Cliff und Vietnam. Und warum haben Sie sich diesen Song gewünscht? An diesem Tag, als ich einen Schlaganfall hatte, da lief dieser Song im Radio. Und Ihre Freundin und damalige oder jetzige Frau hat Sie gerettet? Ja, sie hat mir praktisch das Leben gerettet. Das heißt, die. Das ist ja sehr schnell nur das gerufen dann. Dieser Song ist für Gitti. Den werden wir jetzt für Gitti spielen, die sie damals gerettet hat. Roger aus Mettmann. Ja, genau. Dann nehmen Sie Ihre Gitti in den Arm. Hier ist für Sie jetzt Jimmy Cliff mit Vietnam. Danke, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Alles Gute. Tschüss.

der Blick aufs Wetter. Im Moment nicht so doll. Duisburg gerade mal 9 Grad, aber das ist immerhin heiter. Bünde 12 Grad, das ist trocken. In Frechen ist es nach wie vor nebelig, 10 Grad. Ja, und heute gibt es in Westfalen viele, meistens dichte Wolken und kaum Sonne. Von Weser und Sieg her auch einzelne Schauer bei kühlen 12 bis 17 Grad. Im Rheinland, Ruhrgebiet und im westlichen Münsterland nach Auflösung des Nebels oder Hochnebels spätestens ab dem Vormittag und Mittag freundlicher. Und ein trockener Wechsel aus Sonne und Wolken bei angenehmen 18 bis 21 Grad. Hier ist WDR 4, mein Wahlsonntag. Sie haben heute nämlich die Musikwahl und gleich gibt's den nächsten Musikwunsch. WDR 4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Und der kommt von Peter Senge aus Winterberg. Er wünscht sich The Sweet, Love is Like Oxygen. Er schreibt, der letzte große Hit, ich war 1978 Fan auf der letzten Deutschland-Tour. Und ich bin bis heute eingefleischter Sweet-Fan. Und darum gibt's für Sie jetzt diesen Song bei WDR 4. Thank you. WDR 4, mein Wahlsonntag. Jetzt Musik wünschen unter 0221 56789 444. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, Mike and the Mechanics, über wdr4.de gewünscht von Lara, Daniel, Katrin und Philipp aus Krefeld, die gerade auf dem Weg in den Urlaub nach Österreich sind. Euch einen schönen Urlaub. Und übrigens Mike and the Mechanics, die sind gerade hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Die spielen nämlich heute Abend ein ausverkauftes Konzert in Köln im Gloria, präsentiert von uns von wdr4. Heute ist ja mein Wahlsonntag bei wdr4. Boah, 20 Minuten vor 11 haben wir es genau. Guten Morgen, liebe gut gelaunte BVB-Fans. Und natürlich auch guten Morgen, liebe Gladbach-Fans. Eure Laune ist vermutlich eher noch im Keller. Nach dem 6:1 der Dortmunder gestern Abend gegen Borussia Mönchengladbach, da gab es aus Sicht der Gladbacher Fohlen auch nichts mehr schön zu reden. Und das hat Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking dann auch gar nicht mehr erst versucht. Ich glaube, dass wir heute ja zum Teil unsere Grenzen aufgezeigt bekommen haben, zum Teil selbst verschuldet, das wollen wir nicht verschweigen. Ja, und wenn Dortmund dann in so einen Rausch reinkommt, wo sie dann so ein hervorragendes Positionsspiel spielen mit der Dynamik, die sie dann auch vorne haben, dann sind sie schwer zu verteidigen, das wussten wir im Vorfeld des Spiels, aber wir haben es ihnen natürlich hier und da auch sehr leicht gemacht. Tja, Fakt ist, nach dem 6:1 gestern Abend ist Borussia Dortmund mit 16 Punkten Tabellenführer, steht 3 Punkte vor den Bayern, also gefühlt scheint Dortmund irgendwie unschlagbar. Und wenn sie gestern ihr erstes Gegentor der Saison kassiert haben, na Gott, ist nicht so schlimm. Und BVB-Trainer Peter Bosch weiß übrigens auch gerade, warum es so gut klappt bei den Dortmundern. Wir sind wirklich eine Mannschaft. Wir haben sehr gute Einzelspieler, aber diese Einzelspieler verstehen es, miteinander zusammenzuarbeiten. Und das machen wir, glaube ich, momentan sehr gut. Ja, das sieht man auch am Ergebnis. Dortmund schlägt Borussia Mönchengladbach im Spitzenspiel des 6. Spieltags in der Fußball-Bundesliga mit 6:1. Wo haben Sie es gehört? bei WDR 4. Und hier geht's jetzt weiter mit der nächsten Musikwahl von Olaf Stemmler aus Solingen. Das ist ein Song seiner Kindheit und den möchte er gerne wieder hören. Congregation, Softly Whispering I Love You. But I said fire to the rain. Adele, Set Fire to the Rain, gewünscht von Daniel Funke am WDR 4 Wahlsonntag. Ja, wir erfüllen den ganzen Tag Musikwünsche, nachdem oder bevor sie wählen gegangen sind. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr heute Morgen auf für die Bundestagswahl. Bis 18 Uhr haben sie ja noch Zeit. Viele haben ja auch schon Briefwahl gemacht. Dann haben sie ja genug Zeit, um uns zum Beispiel anzuklicken auf wdr4.de. Einfach ihren Lieblingshit wünschen und dann vielleicht eine kurze Geschichte dazu schreiben, warum sie sich gerade diesen Song wünschen. So zum Beispiel hat es gemacht, wo haben wir ihn denn hier? Gerd Seilheimer aus Solingen. Er wünscht sich Nights in White Satin von The Moody Blues und er schreibt, es war Anfang 1970, als ich damals erstmalig an einem Samstagabend lange ausgehen durfte. Ging in eine damals bekannte, gute, kleinere Disco und zu diesem Song habe ich mich in ein sehr hübsches, nettes Mädchen fast unsterblich verliebt, aber es blieb bei dem Traum damals von einer Night in White Satin. Daran denke ich heute noch mit einem lächelnden und einem traurigen Auge zurück. Na, ich hoffe, dass Sie jetzt lächeln, lieber Gerd aus Solingen. Hier sind The Moody Blues mit Nights in White Satin. Gewünscht am WDR 4 Wahlsonntag. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be. And I love you. Say anymore, 'cause I'm